mit allen Sinnen. Nachdem ich im letzten Abschnitt die fünf Sinne bereits benannt habe, möchte ich jetzt noch näher darauf eingehen. Mit unseren fünf Sinnen nehmen wir laufend Informationen aus unserer Umgebung auf. Wie gesagt, die Informationen landen im Ultrakurzzeitgedächtnis, den fünf Postkörben. Einer der Filter, die darüber entscheiden, was mit diesen Informationen passiert, ist eine unterschiedliche Präferenz für einen oder auch zwei Sinneskanäle. Das führt dazu, dass der eine eher visuelle Reize, das ist das Sehen, die andere eher auditive Reize, das ist das Hören, und ein dritter eher kinästhetische Reize, das ist das Tasten, wahrnimmt. Dies beeinflusst die innere Landkarte, die Erinnerung an Situationen und wie ich davon erzähle. Es ist jedoch nicht so, dass diese Filter immer gleich eingeschaltet sind. Je nach Situation kann sich die Aufmerksamkeit verändern. Dazu reicht alleine schon die Aufforderung: Schau mal! Wenn ich in einer bestimmten Situation überwiegend Bilder in mir aufnehme und speichere, werde ich auch überwiegend Bilder erinnern. Um diese Bilder anderen mitzuteilen, also wenn ich über meine Erinnerungen spreche, nutze ich eine dazu passende Sprache. Ich sehe das genau vor mir. Ich habe ein genaues Bild vor Augen, das glänzende Meer, die Sonne schien den ganzen Tag. Das ist übrigens genau so, wie ich vom Urlaub erzähle. Ein primär auditiver Mensch wird Erinnerungen vor allem als Klänge und Geräusche speichern. Ich habe die Geräusche noch genau im Ohr, das rauschende Meer, die Sonne klopfte schon frühmorgens an unser Fenster. Und der Kinästhet wird vor allem taktile Empfindungen von außen und innen erinnern. Ich spüre noch den Sand zwischen den Zehen, das wogende Meer, die Sonne brannte mir auf dem Rücken. Folgender Merksatz ist wichtig: Das Verarbeitungssystem, das an den bevorzugten Sinneskanal angeschlossen ist, ist das am besten trainierte und aufnahmebereiteste. Wenn Sie dieses bevorzugte Sinnessystem in Verhandlungen gezielt bedienen, erhöhen Sie die Chance für einen Abschluss. Lassen Sie mich das mit einer Geschichte erläutern. Es ist schon einige Jahre her. Ich hatte mein Trainingskonzept mit allen Sinnen erfolgreicher verkaufen, dem Verkaufsleiter eines großen Pharmaunternehmens vorgestellt. Wir hatten guten Rapport und er hörte mir aufmerksam zu. Ich bemerkte jedoch, dass ich ihn nicht vollkommen überzeugt hatte, es jedoch in ihm arbeitete. Und dann schilderte er einen Fall aus seiner Zeit im Außendienst. Da war dieser Chefarzt, den konnte ich einfach nicht überzeugen. Ich habe ihm eine Studie nach der anderen an die Hand gegeben, er wollte es nicht begreifen. Egal welche Argumente ich geliefert habe, er hat nichts davon angenommen. Er wollte einfach nicht begreifen, welche Vorteile das Medikament hatte. Dazu muss man wissen, dass das fragliche Medikament zu dieser Zeit das für die Erkrankung am besten erforschte und wirksamste war. Überlegen Sie, in welchem Sinnessystem hat sich dieser Verkäufer bewegt? Jetzt habe ich meine Chance gesehen und nachgefragt. Wie sah das Büro aus? Wie der Schreibtisch? Wie war der Chefarzt gekleidet? Und habe dann die entscheidende Frage gestellt: Kann es sein, dass dieser Chefarzt es hätte einsehen müssen? Die Sprachmuster der beiden waren so unterschiedlich, dass keine Beziehung entstehen konnte und nicht das Vertrauen wuchs, um einen Vertrag zu schließen. Einen Tag später erhielt ich telefonisch den Auftrag für ein Training. Wichtig dabei ist, es geht bei dem bisher Gesagten um eine Art Grundzustand, also wie wir funktionieren in vielen Alltagssituationen. Dieser Grundzustand ist bei mir eine Mischung aus etwa 55% visueller, 30% kinästhetischer und 15% auditiver Wahrnehmung. Ich habe also eine Präferenz für Sehen und bin mit Bildern gut anzusprechen. Wenn Sie bei Ihrer Gesprächspartnerin eine Häufung von Begriffen feststellen, die sich einem bestimmten Kanal zuordnen lassen, dann versuchen Sie, sich auf diesen Kanal einzustellen. Sie überwinden damit aktiv einen Wahrnehmungsfilter. In Verhandlungen bedeutet das, die eigenen Argumente so zu formulieren, dass der Verhandlungspartner sie leicht aufnehmen kann. Für den Kinästheten also etwas zum Begreifen, für die Visuelle etwas zum Einsehen und für den Auditiven etwas, das stimmig klingt. Doch Vorsicht! Niemand ist immer im Grundzustand, sondern je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden, können sich die Filter anders sortieren. Zum Beispiel, wenn ich im Training bin, sind meine Filter anders eingestellt. Dann sind etwa 45% kinästhetisch, 30% visuell und 25% auditiv. Es ändern sich also nicht nur die Anteile, sondern auch die Reihenfolge. Deshalb macht es keinen Sinn, einen Gesprächspartner nur noch mit Bildern oder mit Klängen zu bedienen. So einfach ist es leider nicht. Wenn Sie in Verhandlungen jedoch darauf achten, in welchem Sinnessystem sich Ihr Verhandlungspartner jetzt gerade befindet, und dann in der Sprache dieses Systems antworten, dann erreichen Sie Ihre Ziele leichter. Oft reicht es aus, das Gesagte zu paraphrasieren, also in eigenen Worten zu wiederholen, da man dabei am leichtesten die gleichen Sprachmuster verwenden kann. Damit hat man Kontakt und kann anschließend auch in ein anderes Muster wechseln. Ein Beispiel. Ich sehe noch nicht so richtig, wo der Vorteil gegenüber unserer bisherigen Lösung ist. Schauen Sie hier. In dieser Tabelle habe ich die wichtigsten Parameter zusammengefasst. Oder Sie sehen also die Vorteile noch nicht. Dann habe ich wohl meine Argumente nicht klar formuliert. Wenn ich das mal an die Hand geben darf. Jetzt werden Sie aktiv. Machen Sie eine kleine Übung dazu. Ich gebe Ihnen jetzt gleich zwei Sätze und Sie suchen erstmal das Schlüsselwort und dann zwei Alternativen, um mit diesen Sätzen umzugehen. Der erste Satz: Das klingt für mich nicht nach einer deutlichen Verbesserung. Was ist das Schlüsselwort,